Color Eyes, der erste Titel, den wir jemals zusammen gemacht haben, heute mit den original alten Kisten von damals, und sie haben gehalten.